Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 98 des Gabelbissen Podcasts. Heute ging es mal wieder zurück ins Studio. Wie man so schön hören kann, heute gibt es keinen Gruß aus der Küche. Heute wollen wir uns mal wieder ein Produkt, eine Speise oder im konkreten Fall ein typisches österreichisches Gebäck etwas genauer anschauen. Ausgesucht habe ich eins meiner Lieblingsgebäcksvarianten, und zwar das Wachauer Laberl. Das Wachauer Laberl, wenn man es jetzt mal rein optisch betrachtet, erinnert uns das ein bisschen an eine klassische Semmel. Es hat nicht diese Einkerbungen, wie es eine Kaisersemmel oder Handsemmel hat, sondern damit meine ich die generelle runde Form und Größe, entspricht etwa halt einer Semmel so in etwa. Es zählt aber nicht zum klassischen Weißgebäck, sondern das Wachauer Laberl zählt zum Graugebäck. Und das ist deswegen, weil darin Roggenmehl verwendet wird. Bei Weißgebäck wird nämlich nur reines Weizenmehl verwendet. Beim Wachauer Laberl nicht, da haben wir eine Mischung aus Weizen und Roggenmehl. Jetzt, wenn ich es jetzt wieder direkt mit Semmel vergleichen würde, ist es sehr würzig im Geschmack und kann Noten von Kümmel, Koriandersamen und Fenchel enthalten. Denn die werden nämlich auch in den Teig reingegeben. Wie und was, dazu noch später ein bisschen mehr. Was auch noch typisch fürs Wachauer Laberl ist, ist die ganz speziell zerrissene Oberfläche, was die haben. Eine eher raue und aufgebrochene Oberfläche, und die entsteht nämlich erst beim Backprozess. Also das ist nichts, was der Bäcker, wie soll man sagen, künstlich dem Gebäck spendiert, sondern das entsteht während des Backvorgangs. Ja, und was auch noch sehr, sehr wichtig sein soll fürs Wachauer, außen sollte das immer schön knusprig sein. Also ein Wachauer ist außen nie, wie man so schön sagt, lätschert, also weich, sondern schön knusprig und innen dafür wunderbar flaumig. Ja, gegessen wird gern allein, einfach nur das Wachauer, oder, das ist ja auch der Grund, warum es erfunden wurde, in Begleitung zu Wein. Aber man isst auch gerne so gefüllt wie bei einer Wurst, wie bei einer Wurstsemmel. Man kann das Ganze als Beilage jetzt für Gulasch zum Beispiel verwenden. Es gibt auch Leute, die Wachauer wunderbar mit Honig und Marmelade essen. Dazu zähle ich ehrlich gesagt nicht, weil dieses, wie soll man sagen, kernige, dieses deftigere von diesen Gewürzen kommt, für mich persönlich jetzt nicht so gut zu Marmelade oder Honig passt. Ich bin da eher einer, der halt lieber ein Strittel dazu isst als ein Brot oder eben ein Wachauer Laberl. Ja, also das Wachauer, wie ihr seht, ist in der Hinsicht sehr, sehr vielseitig. Das kann man wirklich bei vielen Sachen verwenden. Das Original des Wachauer verzichtet übrigens auf die Gewürze, und apropos Gewürze, das finde ich persönlich auch sehr interessant. Je mehr man jetzt in den Westen kommt, jetzt von Wien aus gesehen, also so am östlichsten Zipfel vom Burgenland aus gesehen, desto würziger wird das Wachauer Laberl. Sprich im Osten von Österreich, jetzt in Burgenland, Wien, Niederösterreich, wird das Wachauer mit wenig bis gar keinen Gewürzen gebacken. Und desto mehr ich so nach Westen, wie gesagt, komme, also sprich ab Oberösterreich herum, desto würziger wird das Ganze. Das heißt, auf der einen Seite gibt man in den westlichen Bundesländern mehr Gewürze hinein, aber es wird auch eine andere Teigzusammensetzung verwendet. Und daraus resultiert dann auch ein Verwandter des Wachauer. Weil das Wachauer hat nämlich einen ganz, ganz nahen Verwandten, das sogenannte Schusterlaberl. Die Schusterlaberl unterscheidet sich, es ist mal viel dünkler als das Wachauer vom Teig, und das kommt daher, da man beim Schusterlaberl einen höheren Roggenanteil verwendet. Wie gesagt, verwendet man auch mehr Gewürze. Dadurch ist eben das Ganze, durch die Kombination von diesem eher roggenbetonten Teig und den Gewürzen, ist es einfach um einiges würziger. In der Form und in der Oberfläche ist aber der Schusterlaverl mehr oder weniger gleich mit dem Wachau. Also da kann man dann keine wesentlichen Unterschiede feststellen. Ist aber nicht so, dass man das Wachau, das Schusterlaverl, jetzt nur in den westlichen Bundesländern bekommt. Das gibt es auch in den östlichen. Zum Beispiel ein Bäcker bei uns oben im Waldviertel hat durchaus auch ein Schusterlaverl, das in die Richtung geht und sehr, sehr gut schmeckt. So, jetzt wollen wir uns mal das Wachau mal vom Historischen her anschauen. Jetzt wissen wir ja allgemein, um was geht, was ist ein Wachau, nur woher kommt es? Das ist relativ einfach gesagt. Das Wachau, das Originalgebäck, kommt aus dem Waldviertel. Wobei ganz streng genommen kommt es aus der Wachau und wie wir ja schon wissen von anderen Folgen, die ist ja eben Teil dieses Viertels in Niederösterreich, zumindest der nördliche Teil der Wachau. Und eben die Wachau ist es auch, also das Gebiet, die dem Schusterlaverl, dem Wachauer natürlich den Namen gegeben hat. Und man kann sogar die Erfindung relativ genau datieren. Also das Jahr kann man auf alle Fälle ganz genau sagen. Nämlich wurde es im Jahr 1905 von einem gewissen Rudolf Schmiedl erfunden. Und der hat das in der gleichnamigen Bäckerei im schönen Örtchen Dürnstein erfunden. Und da möchte ich gleich einen kurzen Exkurs machen, eben zu Dürnstein. Das ist eine wirklich kleine Gemeinde in der schönen Wachau und ich würde sagen eine der berühmtesten Gemeinden, hat aber nur unter Anführungszeichen 861 Einwohner, hat das Stadtrecht. Also nicht eine wirklich sehr große Stadt, aber es gibt in Österreich noch kleinere Städte, so nebenbei angemerkt. Seit 2000 zählt Dürnstein, beziehungsweise auch die Wachau generell, zu den UNESCO-Weltkulturerben. Ja, und man kennt Dürnstein nicht nur wegen dieser berühmten Kirche, die jetzt blau gefärbt wird, oder blau angemalt wurde, sagen wir mal so, die auch gerne für Hochzeiten gebucht wird. Also da findet durchaus noch sehr viele Hochzeiten statt. Und man kennt es auch nicht nur eben wegen der bekannten Lage in der Wachau. Auch von kulinarischer Sicht kennt man es jetzt nicht nur wegen Wachauer, sondern Dürnstein ist auch jene Ortschaft, bei denen in Österreich Safran erzeugt wird. Und zwar wird in Dürnstein eben der Krokus angebaut, der spezielle, den man benötigt. Jetzt seit einigen Jahren wieder, war lange in Vergessenheit geraten. Und mit den Krokusblüten und also den Blütenstempeln, um es genau zu sagen, wird dann eben österreichischer Safran hergestellt. Das ist übrigens auch historisch belegt, dass in Dürnstein oder in der Region früher auch schon Safran erzeugt wurde. Aber Dürnstein ist auch historisch gesehen ein sehr bedeutender Ort. Zum Beispiel Dürnstein hat eine Burg, die Burg Dürnstein, wie man jetzt vermuten kann, genau. Und da gab es einen ganz berühmten Gefangenen. Den, glaube ich, also diesen Gefangenen kennt wirklich jeder, denn der kommt zum Beispiel bei Robin Hood vor. Und der kommt in sehr, sehr vielen Erzählungen, Filmen, Büchern, wie auch immer vor. Nämlich Richard Löwenherz. Und Richard Löwenherz war der König von England, und zwar, wenn ihr es genau wissen wollt, im 12. Jahrhundert. Und der war eben auf der Burg Dürnstein gefangen. Zumindest geht man davon aus, dass auf der Burg war. Man theoretisch könnte es auch in einem Verlies in der Ortschaft selbst gewesen sein. Aber man geht heutzutage davon aus, dass eben der Löwenherz auf der Burg gefangen war. Und die war damals im Besitz von Hademar von Kuhnring, dem berühmten Kuhnringen. Die habe ich auch schon mal kurz in der Marillenfolge hier im Gabelbissen erwähnt. Und die haben dem eben gefangen gehalten. Und da rankt sich auch noch eine kleine Sage um das Ganze, wie Löwenherz dann dort gefunden wurde. Und zwar gab es damals, so sagt man, den Minnesänger Blondel. Und der war ein treuer Gefolgsmann von Löwenherz. Also der folgte ihm, der war wirklich für ihn immer da. Und der war auf Wanderschaft, um seinen Herrn zu suchen. Und der stimmte halt bei jeder Burg ein Liedchen an. Löwenherz hat das im Verlies gehört. Und als Blondel die erste Strophe zu Ende gesungen hat, Richard Löwenherz nahtlos fortgesetzt. Und so wusste Blondel, wo eben der Löwenherz zu finden war. Ja, man, inwieweit die Geschichte stimmt, kann man schwer sagen. Für mich klingt die persönlich ziemlich wild romantisch. Es gibt auch keine historischen Fakten, dass das wirklich belegt werden kann, dass es mit Blondel seinerzeit so war. Was man aber definitiv sagen kann, eben, dass Richard Löwenherz auf der Burg gefangen war. So, aber jetzt kommen wir zurück zum Gebäck. Wir wollen jetzt hier nicht genaueres von Richard Löwenherz erfahren. Ah ja, einen maßgeblichen Einfluss auf die Erfindung des Wachauers hatten übrigens die Wiener Sängerknaben. Naja, okay, um es konkreter zu sagen, der Bruder von unserem Bäcker Schmiedl hatte eigentlich maßgeblichen Einfluss. Der war nämlich Lehrer bei den bereits genannten Sängerknaben und die touren ja heutzutage, wie wir wissen, schon in der ganzen Weltgeschichte herum. Da gibt es eigene, was ich weiß, Sängerknabenkreuzfahrten und was weiß ich, was das nicht alles gibt mit denen. Und die waren auch damals schon auf großer Tour, man nicht so, wie man es heute kennt, sondern halt eher in Europa. Und bei einer Reise in Frankreich lernte er, der Lehrer, der Schmiedl, das Baguette kennen. Ja, und er brachte es dann mehr oder weniger mit nach Österreich, weil er so begeistert war davon, und zeigte es dem Bäcker Schmiedl. Und auch der war schwer davon begeistert und war der Meinung, er würde gern etwas ähnlich Österreichisches erfinden. Und eins, was ihm sehr, sehr wichtig war, es sollte zum Wein der Region passen. Die Wachau ist ja eine Weingegend und da wollte eben der Bäcker Schmiedl ein Gebäck haben, das man bei einer Weinprobe einfach zu einem guten Glas Wein trinken kann. Was ja, wie ich finde, das Witzige in der Sache ist. Das Baguette, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, ist ja eigentlich, ganz streng genommen, keine Erfindung der Franzosen. Nein, nein, das ist ja eigentlich eine österreichische Erfindung. Und zwar hat das Baguette, also wurde das von österreichischen Bäckern in Frankreich erfunden. Und zwar gab es ein Verbot, dass die keinen Sauerteig mehr machen durften und somit konnten die französischen Bäcker nichts mehr frischem Brot machen. Und da halfen dann eben die Österreicher und erfanden mehr oder weniger das Baguette, um das Ganze kurz zum Reißen, wenn man das noch nicht kennt. Und das Witzige, finde ich, ist ja, dass ein Österreicher von einem österreichischen Gebäck inspiriert wurde, ein neues österreichisches Gebäck zu machen, und das, die Inspiration kam aus Frankreich und ist eigentlich österreichisch. Boah, komisch, aber ich finde das irgendwie ein bisschen witzig, muss ich ehrlich sagen. Ja, mittlerweile hat eigentlich so gut wie jeder Bäcker in Österreich das Wachauer im klassischen Sortiment. Im Gegensatz zum Kornspitz, ihr erinnert euch, durfte das Wachauer eigentlich schon immer jeder backen. Also die Familie Schmiedl hat da nicht irgendwie jetzt ein Patent drauf gemacht, so wie man es bei Back Aldrin gemacht hat. Man sieht, was dabei rauskommt. Aber beim Kornspitz, den darf auch jeder jetzt machen. Die Familie hat das eben von Grund auf immer schon gemacht. Man, vielleicht hat man vergessen, ein Patent zu beantragen. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das hat jeder Bäcker im Sortiment und jeder hat die Zusammensetzung des Teiges und der Gewürze auch ein bisschen anders. Denn das eigentliche Originalrezept ist nach wie vor nicht veröffentlicht und noch immer im Besitz der Familie Schmiedl, denn die Bäckerei gibt es nach wie vor. Und wer mal ein echtes, originales Wachauer essen will, der fährt am besten nach Dünnstein. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Die Wachau, finde ich, ist eine Traumregion, vor allem wenn Marillenblüte ist, kann ich sie jedem empfehlen. Und wenn es dort seid, schaut es vorbei und da könnt ihr dann euren Original Wachauer essen. Wer jetzt nicht so schnell in die Gegend kommt, dem lege ich das heutige Rezept nahe. Und da werden wir nämlich Wachauer Laberl selber machen. Und da benötigen wir für so circa 25 Stück, abhängig wie groß ihr es machen werdet. Aber 25 kann man dabei rausholen. Folgende Zutaten benötigen wir: für den Vorteig zunächst 250 Gramm Weizenmehl, 50 Gramm Roggenmehl, 300 Milliliter Wasser, 10 Gramm Hefe und ein bisschen Zucker. Und da würde ich Feinkristallzucker empfehlen. Und für den Hauptteig benötigen wir 610 Gramm vom Vorteig, den wir dann zubereiten werden, zusätzlich 700 Gramm Weizenmehl, 300 Milliliter Wasser, 15 Gramm Backmalz, 20 Gramm Salz und 5 Gramm so circa, ihr könnt es aber auch weglassen, gemahlene Gewürze wie zum Beispiel Fenchelsamen, Koriandersamen, Kümmel etc. Das, wie gesagt, ist optional. Man kann doch jetzt sagen, okay, man nimmt nur Kümmel, man nimmt nur Fenchel, also das ist dann mehr oder weniger euch überlassen. Zunächst einmal müssen wir den Vorteig zubereiten und da vermengen wir einfach alle Zutaten. Wer möchte, kann die Germ vorher ein bisschen anregen, ein bisschen mehr tut, einfach die Germ reinbröseln in einen Behälter, Zucker dazu umrühren, bis das Ganze flüssig wird und dann mit dem Rest vermengen. Das ist dann jedem selbst überlassen, wie er es machen möchte. Es funktioniert auch ohne dem. Wer auf Nummer sicher gehen will, macht es dann das so. Wenn das Ganze schön vermischt ist und wir einen schönen Vorteig, einen Teig haben, dann muss das Ganze für mindestens 12 Stunden im Kühlschrank gehen. Also da haben wir einen kalt aufgehenden Germteig. Hat den Vorteil, dass das Ganze feinporiger ist und ich bilde mir auch ein, ich bin der Meinung, dass es vom Geschmack her weitaus besser ist. Ja, am nächsten Tag dann können wir, wenn wir es verwenden möchten, die Gewürze mal schön fein mörsern oder mahlen. Das kann man mit einer Kaffeemühle machen, mit einer Gewürzmühle machen etc. Kaffeemühle aber wirklich nur dann, wenn ihr es nicht für Kaffee verwenden möchtet. Sonst würde ich das nicht machen, weil ein bisschen Kaffee ist immer drin und ich weiß nicht, ob Kaffeepulver im Wachauer Lavalet so gut schmecken würde. Ja, und wenn wir das gemacht haben, nehmen wir unseren Vorteig, eben die 610 Gramm, und das vermengen wir dann mit den restlichen genannten Zutaten, sprich dem Weizenmehl, Wasser, Backmalz, Salz und den Gewürzen. Und das Ganze wird mal schön gut durchgeknetet und schön vermischt. Und dann bedecken wir es mit einem schönen sauberen Küchentuch und lassen den Teig für mindestens 30 Minuten an einem warmen Ort rasten. Und dort sollte er dann im Idealfall wieder aufgehen. Nach den 30 Minuten, ihr könnt es auch gerne ein bisschen länger machen, das ist kein Problem, formen wir aus dem Teig eine schöne große Teigrolle und schneiden im Anschluss schöne Stücke herunter. Und da, wie gesagt, überlasse ich es dann euch, wie groß ihr die machen sollt oder wollt. Wie gesagt, für 25 Stück soll es auf alle Fälle passen. Die Teigstücke formen wir im Anschluss zu Kugeln und die werden dann im Mehl gewendet. Wenn für richtig laut dem Rezept, das ich da mal im Internet gefunden habe, also was ich euch gerade vorstelle, das nebenbei angemerkt meiner Meinung nach dem Original vermutlich am nächsten kommt. Für richtig, wie gesagt, sollte man da ein sogenanntes Roggenvorschussmehl verwenden. Ich habe bis jetzt bei meinen Backversuchen, also jetzt nicht nur bei diesem Wachauer Rezept, sondern generell jetzt, was jetzt Brotrezepte etc. betrifft, eigentlich immer ganz normales, handelsübliches Weizenmehl verwendet. Das hat bei mir genauso gut funktioniert. Wie gesagt, der Korrektheit halber sollte man eben dieses Weizenvorschussmehl verwenden, aber meiner Erfahrung nach geht es genauso gut mit Weizenmehl. Ja, wenn wir das gemacht haben, dass wir das gewendet haben, nehmen wir eine Seite des Teiglings und bestreichen den mit etwas Öl oder ihr könnt auch geschmolzene Butter oder geschmolzene Margarine verwenden. Beim Öl achtet halt darauf, dass es eins ist, es nicht nach zu viel schmeckt. Es würde sich meines Erachtens zum Beispiel ein Rapsöl, das empfehle ich ja immer wieder gern, aber auch ein Sonnenblumen- oder Maiskeimöl eignen. Ein Olivenöl würde ich ehrlich gesagt nicht nehmen, weil das hat einfach einen zu intensiven Geschmack für das Ganze. Danach platzieren wir unsere Teiglinge auf dem Backblech mit durchaus brauchbarem Abstand und lassen es dann mit einem sauberen Küchentuch bedeckt nochmal 25 Minuten herumgehen. Man kann auch ein bisschen länger das Ganze gehen lassen. Auch hier wieder stellt es am besten an einen eher wärmeren Ort, damit die Gärm schön aufgehen kann. Die Zeit, wo das Ganze nochmal aufgeht, nutzen wir und heizen unser Backrohr auf 220 Grad Ober-Unterhitze auf. Wenn ihr mit mehreren Blechen arbeiten müsst und die gleichzeitig ins Backrohr geben wollt, dann empfehle ich euch, Heißluft zu verwenden, und zwar mit 200 Grad Celsius. Zusätzlich brauchen wir eine feuerfeste Form. Da geben wir nämlich ein bisschen Wasser hinein und die stellen wir dann auf das Gitter, und das Gitter geben wir auf die unterste Schiene unseres Backrohrs hinein. Das Wasser hat nämlich den Vorteil, dass das Gebäck nicht zu stark austrocknet und wir eine schöne krustige Krume haben, eine Kruste, und wir drinnen eben halt ein schön flaumiges Gebäck haben. Würde man das Wasser weglassen, hält man relativ schnell eine Kruste und ja, das wird dann auf Dauer zu hart, und mit dem Wasser kann man das eben verhindern. Gibt es auch einen Fachausdruck, da muss ich ehrlich gestehen, bin ich dann doch zu wenig bäckereikundig. Ja, wenn dann das Backrohr die gewünschte Temperatur erreicht hat, positionieren wir unser Backblech oder beziehungsweise die Bleche dann darüber und dann darf das Ganze darin für so gut 20 Minuten backen. Man, abhängig von eurem Backrohr kann es auch ein bisschen kürzer oder länger dauern. Da würde ich sagen, das überlasse ich mehr oder weniger eurem Gefühl. Das seht ihr dann eh, wenn es dann zu dunkel zu sein scheint, am besten rausnehmen. Wenn es noch zu hell ist, halt noch ein bisschen drinnen lassen. Ja, und danach auskühlen lassen, und dann kann es im Endeffekt auch schon gegessen werden. Ja, bevor wir jetzt zum Ende der heutigen Folge kommen, gibt es noch ein paar administrative Punkte, die ich gern mit euch besprechen würde, also die ich euch präsentieren möchte. Fangen wir bei dem iTunes-Kommentar-Gewinnspiel an, das ich vor 2-3 Folgen angekündigt habe. Das entfällt leider. Es war eh bis jetzt noch nicht wirklich viel Neues dabei an den Kommentaren, oder eigentlich, glaube ich, nur ein neues Kommentar. Kann ich in gewisser Hinsicht verstehen. Es wird nicht so gern bei iTunes kommentiert, beziehungsweise so wie ich verwenden vielleicht nicht allzu viele iTunes als Podcatcher-Programm. Und außerdem kommt noch dazu, und das ist das, was mir persönlich dann am meisten, wie soll man sagen, aufstößt, und da verstehe ich Apple ehrlich gesagt nicht so recht, warum man das so macht. Wenn jetzt speziell jemand aus Österreich einen Kommentar für den Gabelbissen hinterlässt über iTunes, kann das eine Hörerin, ein Hörer aus Deutschland nicht sehen, denn in Deutschland hat man wieder eigene Kommentare. Genauso in der Schweiz, genauso in Spanien, in Frankreich etc. Also abhängig vom iTunes Store, den ihr verwendet, gibt es eigene Kommentare. Und das Ganze dann zusammenzumischen, zu nummerieren, ist halt ein bisschen, naja. Ich wäre ehrlich gesagt der Meinung, dass das global ist, die Kommentare, aber anscheinend nicht. Aber Gewinnspiel wird es geben, und zwar in der Folge 100. Da habe ich mal schon ein bisschen was ausgedacht, was ich da machen kann. Und das erzähle ich euch eben dann in der Folge 100. Da könnt ihr dann wirklich ein paar schönere Preise gewinnen. Wie, was, wann, wo, das erzähle ich euch dann in der Folge 100. Aber, jetzt kommt noch das große Aber. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn jemand von euch noch einen Kommentar bei iTunes oder den anderen Podcast-Plattformen hinterlässt und den Gabelbissen entsprechend bewertet. Der nächste Punkt, das Hörerinnen und Hörertreffen. Und zwar habe ich das für November angesetzt, genauer gesagt für Samstag, den 28. November. Und das, was mich wirklich sehr, sehr freut, es gibt ja schon Anmeldungen für das Hörerinnen und Hörertreffen. Und ich habe euch ja versprochen in der letzten Folge, dass ich in dieser euch ein paar weitere Daten nennen werde, damit wir uns auch alle finden. Ich habe bereits in der Erstankündigung erwähnt, das Ganze möchte ich am Adventmarkt im Alten AKH abhalten. Und der Treffpunkt, den ich mir jetzt überlegt habe, ist bei diesem Komplex der Eingang an der Kreuzung Spitalgasse-Alserstraße. Keine Sorge, im Beitrag zur aktuellen Sendung findet ihr einen entsprechenden Ausschnitt von Google Maps plus einer Beschreibung, damit ihr auch wirklich hinfindet. Erreichbar ist das öffentlich, finde ich, relativ gut. Es fahren mehrere Linien an, zum Beispiel die Straßenbahnlinien 5, 33, 43 und 44 halten mehr oder weniger unmittelbar in der Nähe des Eingangs. Nicht allzu weit entfernt kann man mit der Buslinie 13a anreisen, aber auch Straßenbahnlinien 37, 38, 40, 41 und 42 sind ein paar Gehminuten davon entfernt. Wie gesagt, das Ganze genauer beschrieben mit ein bisschen Zeichen, wo ihr was habt, das gibt's auf gabelwissen.at im Beitrag zur aktuellen Folge. Ich persönlich werde 15 Minuten bevor das Hörertreffen und Hörerinnentreffen beginnt bereits dort sein. Das Ganze beginnt ja um 17 Uhr und wird mich relativ leicht erkennen. Einige kennen mich ja von Twitter und den anderen Social-Plattformen. Da habe ich auch einen Avatar, wo man mich sieht, in Schwarz-Weiß. Keine Sorge, ich bin in Natura schon in Farbe. Aber ich werde auch ein Schild haben, wo man das Gabelbissen-Logo sieht und ich nehme an, dann sollten wir uns gleich zurechtfinden. Nochmal zur Wiederholung, Hörerinnen und Hörer treffen am 28. November um 17 Uhr in Wien beim Adventdorf Altes AKH, Treffpunkt Eingang Spitalgasse Alserstraße. Alle weiteren Details, wie gesagt, im Beitrag zur aktuellen Sendung. Würde mich freuen, wenn noch ein paar mehr kommen würden. Würde mich auch freuen, wenn ihr einen kleinen Kommentar schreibt, so, hallo, ich komme, aber ist auch kein Problem, wenn ihr es nicht macht. Wenn ihr spontan da seid, ist natürlich auch super. Also ich freue mich über jeden und jede, die kommen werden. Ich sage, ein paar Meldungen gibt es schon, da freue ich mich riesig drauf. Ja, ich denke, da werden wir schon was an netten späteren Nachmittag verbringen und wenn die Temperaturen entsprechend sind, werden wir uns auch mit Glühwein, Punsch, alkoholfreien Punsch, ein Wildschwein-Leberkässemmel oder Maroni oder Brauterdäpfeln vom Maroni-Röster etc. aufwärmen. Da werden wir sicher schon was finden, nehme ich mal stark an. So, und einen letzten Punkt habe ich noch, und zwar betrifft das die Audiokommentare für die Folge 100. Und zwar die Deadline, wenn ihr was schicken wollt, bitte bis spätestens Dienstag, 17. November. Da habt ihr dann Zeit bis 23.59 Uhr. schickt mir das bitte bis zu diesem Tag. Und zwar an feedback@gabelbissen.at. Dann kann ich das nämlich noch in die Aufnahme für die Folge 100 einbauen. Sollte es danach kommen, nach der Aufnahme, werde ich es halt eventuell in der Folge 101 etc. wo einbauen. Aber wenn ihr in der Folge 100 dabei sein wollt mit einem Audiokommentar, dann bitte bis spätestens 17. November 2015, 23.59 Uhr, wenn ihr es genau wissen wollt, schicken. Audiokommentar muss nichts Langes sein, muss nichts Aufwendiges sein, vielleicht ein paar nette Grußworte etc. Das wäre schon recht eine nette Sache. Also da ist dann wieder eurer Kreativität keine Grenze gesetzt. Gut, aber jetzt würde ich sagen, machen wir, wie ich so schön im Sprechgröstl immer sage, den Sack zu. Dann kommen wir zum Ende. Solltet ihr noch Fragen zum Wachauer Laberl haben oder zur Zubereitung, dann könnt ihr mich natürlich wie immer jederzeit gerne kontaktieren. Ach, eines noch, bevor ich es vergesse. Wenn jemand zum Hörerinnen-Hörer-Treffen kommt und vielleicht schon am Vormittag da ist oder noch früher und Tipps benötigt für Wien, sei es Lokale, Adventmärkte, Shoppingmöglichkeiten etc. etc., bitte kontaktiert mich, überhaupt kein Thema. Ich helfe natürlich gerne weiter. So, dann sage ich wieder mal vielen lieben Dank fürs Zuhören und wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachbacken. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.